was schreckt mich noch? Allein, was schreckt mich noch? Sieg doch fühlt mein Herz, Streit und Krieg mein Heil. Erscheine doch mein Heil, erscheine doch mein Heil, erscheine doch mein Glaube kennt es Heil. An Sieg doch fühlt mein Herz, Streit und Krieg mein Heil. Erscheine doch mein Heil, erscheine. Streit und Krieg, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch, erscheine doch. Mein Glaube kennt des Heilern Sieg, doch fühlt mein Herz Streit und Krieg, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine.